Auch wenn die Sonne über mir scheint oder ich zum letzten Mal euch meine Mucke zeig, denn ich bin immer noch der Terrorist des Rhymes. Ich bin immer noch für euch ein Meilenstein. Auch wenn die Sonne über mir scheint oder ich zum letzten Mal euch meine Mucke zeig, denn ich bin immer noch der Terrorist des Rhymes. Ich bin immer noch für euch ein Meilenstein. Ich bin jetzt auf einem Level mit den Großen, wenn ich wollte, könnte ich den Rest von meiner Seite stoßen. Jeder weiß, es ist schwer, so zu sein wie ich. Willst du denn so sein wie ich? Besser nicht. Ich bin einmalig und nicht zu verwechseln. Stopp deine Versuche, weil die Chancen für dich weg sind. Wenn ich Hits bring, laufen sie woanders. Es ist überall international, denn es wandert von Land zu Land, denn die Geschmäcker sind überall anders. Love Story Videoclip in Italien finde ich Hammer. Gott sei Dank, sonst würden alle Hater sein, so wie bei dem Auftritt, sie klatschten aus Mitleid. Es ist Zeit, die Vergangenheit wegzuschließen. Immerhin bin ich jetzt der Junge, den sie alle lieben. Viele kommen zu mir, wollen Features mit mir. Ja, da fühle ich mich geehrt, Jungs, kommt alle her. Auch wenn die Sonne über mir scheint oder ich zum letzten Mal euch meine Mucke zeig, denn ich bin immer noch der Terrorist des Rhymes. Ich bin immer noch für euch ein Meilenstein. Auch wenn die Sonne über mir scheint oder ich zum letzten Mal euch meine Mucke zeig, denn ich bin immer noch der Terrorist des Rhymes. Ich bin immer noch für euch ein Meilenstein. Klappe zu und Action, jetzt komme ich. Auch wenn du sagst, Tricky M stört mich nicht. Und wenn einer zu dir sagt, ich bin scheiße, dann sag dem Junge, sei doch leise, ich mag ihn, schlag ihn. Diese Aufmerksamkeit krieg ich von allein. Langsam aber sicher wird mein Traum erfüllt sein. Wenn ein Typ, dessen Name nicht genannt wird, meint, mich in den Ruin zu treiben, tut es mir leid. Es geht um Qualität, doch es ist nur mal zu spät. Mich zu toppen ist zu schwer, wie wenn man meine Tracks schlägt. No way, so gay muss ich nicht sein. Ich mach nur einen Track und der haut ziemlich rein. Ein Meilenstein wird es immer sein. Die Leute werden sich an mich erinnern, wenn ich nicht mehr rhyme. Doch bis dahin vergeht die Zeit langsam. Irgendwann bin ich bekannt als euren Kanzler. Auch wenn die Sonne über mir scheint oder ich zum letzten Mal durch meine Mucke zeig, denn ich bin immer noch der Terrorist des Rhymes. Ich bin immer noch für euch ein Meilenstein. Auch wenn die Sonne über mir scheint oder ich zum letzten Mal durch meine Mucke zeig, denn ich bin immer noch der Terrorist des Rhymes. Ich bin immer noch für euch ein Meilenstein. Auch wenn die Sonne über mir scheint oder ich zum letzten Mal euch meine Mucke zeig, denn ich bin immer noch der Terrorist des Rhymes. Ich bin immer noch für euch ein Meilenstein. Auch wenn die Sonne über mir scheint oder ich zum letzten Mal euch meine Mucke zeig, denn ich bin immer noch der Terrorist des Rhymes. Ich bin immer noch für euch ein Meilenstein. Ein Meilenstein.